Ja, Karl Hacker, unser Gast, ich kenne Sie eigentlich mehr aus dem Buch. Da kennen Sie schon sehr viel. Da kenne ich schon sehr viel und eigentlich auch sehr viel geradezu Intimes. Also es fängt schon damit an, dass Sie ja eigentlich nicht zum Unternehmer geboren wurden, wenn man so die Soziologen fragen würde. Sie haben kein Hochschulstudium, Sie kamen aus eigentlich, würde man sagen, einfachen Verhältnissen. Sie hatten es überhaupt nicht leicht. Mit 17 sind Sie aus dem Elternhaus abgehauen. Mit 18 Vater geworden. Dann zu Ihrer Freundin, mit 18 Vater geworden, was nicht so eine optimale Voraussetzung ist für eine Karriere, dass man dann ein Kind da am Hals hat. Und dann haben Sie sich so durchgeschlagen. Vielleicht mal zum Einstieg zu dem, was der Herr Gamper gesagt hat. Da steht ein Satz, der sagt, alle fragen doch letztlich nach einem gelungenen Leben. Und ich habe mich das auch gefragt. Das ist ja normalerweise nicht die Voraussetzung für ein Unternehmen. Da braucht man doch eine Idee und da braucht man Ziele. Und da kommt man noch drauf. Also diese Frage nach dem gelungenen Leben, das ist ja das Spannende. Die meisten kommen erst mit 70 drauf, wenn sie überhaupt sich je diese Frage stellen. Warum haben Sie sich die Frage gestellt? Sie hatten doch genug zu tun. Mit 18 ein Kind und so. Ja, wie kommen Sie in relativ jungen Jahren auf diese Frage? Ach, sie war einfach da. Irgendwie war es da. Was macht man? Wie entwickelt man sich? Also ich habe ja nicht, mein schulischer Werdegang ist auch ein bisschen über ein paar Ecken gelaufen. Habe schon sehr spät das Abitur danach gemacht. Bin an die Hochschule gegangen, aber habe es dann aus finanziellen Gründen auch wieder abbrechen müssen. Aber ich wollte immer weitermachen, ich wollte dazulernen, ich war neugierig, ich war interessiert, an vielen Dingen interessiert. Und ich hatte nur mal diese Lehre gemacht als Feinmechaniker und dort dann mit dem Wissen, das ich dann auf der Hochschule und auf dem zweiten Bildungsweg mir erworben habe, habe ich dann einfach gesehen, ja, das ist ja schon eine ganz schöne Mischung und da kannst du noch mehr draus machen. Es sind viele, viele glückliche Umstände dann auch dazugekommen. Ich habe einen Unternehmer kennengelernt. Die Geschichte erzählen wir gleich noch. Okay. Ich wollte euch vorher noch was anderes fragen. Eigentlich ist das ja, man hätte ja genug mit sich zu tun. Also dieser Versuch, ein Studium zu machen, dann diese erste kleine Ehe mit dem Kind. Wie kommt das, dass Sie überhaupt den Freiraum hatten? Wie haben Sie das gemacht, dass Sie sich solche Fragen stellen konnten, dass Sie überhaupt irgendwie lenken konnten? Die meisten wären noch untergegangen in so einer Situation. Ja, es ist schwer. Es ist einfach da gewesen. Also ich habe ganz normal wieder geschaut, wie ich von der Uni runter bin, dass ich wieder finanziell auf die Beine komme. Und einfach dann, wirklich der Schlüssel war dann, dass ich in dieses Unternehmen kam. Das war dann mal so ein, ja. Da war das Vorbild einfach dann. Da war, sich hatte sie einen guten Chef, der genau. War ein Vorbild. Ja. Und der fand in ihm jemand, der gut gearbeitet hat. Der hatte ja eigentlich kein Interesse, dass sie Unternehmer wurden. Dann habe ich gelesen, haben sie mit dem, da hatten sie einen Vorschlag, dass man gute Maschinen kaufen kann, die was fürs Unternehmen bringen. Und der hat gesagt, nein. Ja, das ist kurz erzählt, ich wurde eingestellt, um für diesen Mann eine Produktion aufzubauen, weil ich genau das, was er brauchte, konnte ich. Bloß er war halt so reiner Kaufmann und hat dann irgendwo abgebogen auf dem Weg dahin. Er hat gesagt, ich will nicht einen Produktionsbetrieb, ich will weiter ein Handelshaus betreiben. Und wir hatten aber in der Zeit sehr viele Anfragen von Kunden, wo es diese Umsetzung und die Produktion brauchte. Und dann waren auf einer Seite die Anfragen und das Geschäft, hat man gesehen, was sich da alles entwickeln kann. Und auf der anderen Seite hat er aber gesagt, nein. Nein, das will ich nicht. Ich will es nicht eigentlich nicht machen. Du kannst es machen. Du kannst es machen. Ich helfe dir dabei, indem er auch Aufträge vorfinanziert hat. Und das war dann so wie der Blitz, wie vom Blitz getroffen. Das ist die Chance. So sind Sie Unternehmer geworden. So bin ich Unternehmer geworden, ja. Also es ist schon irgendwie das unternehmerische Denken, in eine Selbstständigkeit irgendwo zu kommen. Das war immer latent da, aber das war dann der Moment, hier zu sagen, jetzt ist die Stunde gekommen, jetzt mache ich es. Aber das würde ich noch genauer wissen wollen, wie das genau war. Also Sie haben gesehen, da gibt es Nachfrage und Ihr Chef will die Maschinen nicht kaufen. Ja. Sie hatten gar kein Geld dazu. Ja. Und dann hat er gesagt, machst du doch. Ja. Und so, wie ging es dann weiter, genau? Ja, es war relativ einfach. Wir hatten auf der einen Seite die Aufträge, die ja dann nicht realisiert werden konnten. Ja. Und dann war auch für ihn klar, wenn das realisiert wird, dann ist für immer Geschäft, dann war das eine Win-Win-Situation. Die war von Anfang an gleich deutlich. Aber das haben Sie in der 20 Quadratmeter Garage gemacht. 20 Quadratmeter ist ja nicht sehr groß. Also wir hatten damals eben von der Uni runter als Student eine kleine Wohnung mit 40, 45 Quadratmeter. Und das war die Wohnung, das andere war die Garage mit 20 Quadratmeter. Und da drin haben Sie die Maschinen aufgestellt? Da haben wir dann die Maschinen aufgestellt. Es war in der Nachbarschaft war ein Betriebskonkurs. Wurden Maschinen versteigert und da habe ich gleich zugeschlagen. Mit wenig Geld die erste Grundausstattung. Sie hatten gar kein Geld. Wenig. Das hat Ihr Chef Ihnen geliehen? Das war ganz konkret so, den Auftrag erteilt und eine Anzahlung auf den Auftrag. Also das ist so eine gängige Regelung, die man heute gerade im Maschinenbau sehr oft, eine Anzahlung auf den Auftrag. Ja. Und mit dem konnte ich das gleich managen. Konnte gleich ein paar Maschinen kaufen, konnte Material einkaufen, kann man das umsetzen. Und das ging also dann so immer Zug um Zug. Aber jetzt muss man etwas dazu sagen, was Sie nicht erzählen, was ich dachte, völlig verrückt. Sie waren ja weiter Angestellter bei Ihrem Chef. Sie hatten ja einen Fulltime-Job bei Ihrem Chef und haben nebenbei Absentee Ownership, haben Sie in dieser 20 Quadratmeter Garage plötzlich als eigener Unternehmer gearbeitet, ohne dass Sie überhaupt da waren und die Zeit dafür hatten. Wie haben Sie denn das gemacht? Einfach gemacht. Aber das war die ganz tolle Schule. Das war die ganz tolle Schule, dass man Unternehmen auch führen kann und nicht im Haus sein muss. Also das ging ja dann 3 Jahre. Wir hatten schon 5 Angestellte und ich hatte diesen Job noch bei dem Unternehmen. Das war so eben auch die ganze Betriebsleitung und Einkauf und viele, viele Dinge da. Das habe ich 8 Stunden da gemacht und dann abends in die eigene Firma nochmal. Und untertags haben meine Mitarbeiter die Sachen abgearbeitet. Also das ist, wie ist es gegangen? Es ist gegangen. So, und das hat sich dann so verinnerlicht, man muss ja noch dazu sagen, das Büro und die Wohnung, die war ja wieder noch woanders da. Also das war dann so eine Dreiecksbeziehung, würde man sagen. Da war die Garage, dann war das Unternehmen, wo ich Angestellter war, und dann an die Wohnung. Also und Samstag, Sonntag haben wir halt die Büroarbeit gemacht. Und untertags war das so, ich war dort, mittags bin ich hingefahren, abends bin ich hingefahren. Man hat sich wieder kurz abgesprochen, was zu machen ist, ausgetauscht. Und dann ist es gegangen. Und dann ist es gewachsen. Dann ist es gewachsen. Es ist sehr schnell gewachsen. Also der Schub kam halt dann, der richtige Schub kam dann schon, wie ich dann voll und dann war ich im Unternehmen ab 89. Voll fürs Unternehmen da. Sagen Sie uns noch ein bisschen, was das macht, das Feinmechanik, was kann man sich denn da vorstellen? Ja, zum Beispiel, da haben wir ein Mikrofon, das sind alles feinmechanische Teile. Das sind Metallteile, die gedreht, gefräst werden. Das ist zum Beispiel. Oder Komponenten, medizinische Komponenten, von Implantaten bis Prothesen, bis Rollstühle oder so, überall, wo sie kleine Metallteile haben. Das wird auf unseren Maschinen produziert. Und das lief ganz gut und wuchs. Ja. Und dann kam das Jahr 1996 und 96. Auf einmal war alles anders. Ja. Also mit dem einen Unternehmen haben wir noch sehr, sehr lange gearbeitet, aber parallel, das ist wichtig da, weil es macht so den Anschein dann, dass da eine besondere Situation war, dass da nur den einen Auftraggeber gab und da hat es eine besondere Verbindung gegeben. Wir haben gleich in demselben Jahr der Gründung auch noch andere Kunden akquiriert und haben auch gleich dort noch für andere Kunden gearbeitet. Zum Beispiel kennt man vielleicht noch jemand diesen ersten BMW Roadster, den Z1, der ist 86 rausgekommen und auch dort, also im Gründungsjahr 86, haben wir schon für BMW Roadster geliefert. Mhm. Also weil das war ein ganz neues Produkt auch und das Unternehmen, das damals das Dach gemacht hat, suchte dort auch eben Zulieferer und dort sind wir auch gleich aktiv geworden. Also ist mir wichtig zu sagen, es war da nicht permanent diese Ein-Kunden-Beziehung, sondern wir haben sehr, sehr schnell andere Kunden noch mit aufgebaut. Diese Zeit war eben eine große Nachfrage war und die Kapazitäten waren gering. Es waren wenig Kapazitäten am Markt. Also hatten wir gleich auch viele andere Kunden. So, dieser eine Kunde war immer noch der dominante Kunde. Und dann kam eben das Jahr 86, wo dieser Mann... 96, wo dieser Mann krank wurde. Er wurde sehr schwer krank. Und dann ist das Unternehmen so quasi zweimal verkauft worden. Und da waren natürlich Turbulenzen und alles. Und die laufenden Aufträge, die immer da waren, das ist auf einmal weggebrochen. Also die neuen Geschäftsführer wollten dann auch nicht mehr. Die haben auch solche Dinge unterstellt dann. Die haben auch diesen Geschäftsführer, der so erkrankte, ausgestellt sofort, das wurde alles aufgelöst. Also da wollte man auch vom Hause raus irgendeinen Cut haben mit den alten Geschichten. Ja, und so war das weg. Und Sie waren mitten in der Expansion? Wir waren in der Expansion, wir haben 89 das erste Gebäude gebaut, wir haben 92 das zweite Gebäude gebaut, also waren große Investitionssummen kurz drinnen und dann war das ja ein bisschen in Frage gestellt. Also Sie haben es ja so beschrieben, das war schon dramatisch. Es war aber dramatischer zuerst einmal im Kopf. Ja. So, zuerst einmal, die Zahlen waren ja noch eigentlich gut, aber ich war halt das nicht gewohnt. Es waren ja 10 Jahre Aufbauarbeit und es hat 10 Jahre Zuwachs, es hat alles gut funktioniert und jetzt bin ich bei einer neuen Situation. Also so quasi, ich brauche den Rückwärtsgang. Ja. So, und das war ungeübt. Ich war nicht geübt, den Rückwärtsfahren. Also musste auch das irgendwie hinbekommen, einmal den Rückwärtsgang einzuschalten. Und dort ist halt einiges im Kopf umgegangen, bis ich halt dann die nötige Ruhe da wieder reinbracht habe. Eben zuerst bei mir selber die nötige Ruhe rein und auch die neuen, wo haben die neuen Chancen, bis ich das von dem Blick weg von dem Schreckensszenario hin auf die Chancen wieder gerichtet habe. Was haben wir denn? Also wieder zurück, so quasi Robinson-Methode, was habe ich denn noch? Also ich bin gesund, ich lebe noch, ich habe noch ringsherum alles ist so ganz gut aufgestellt und was kann ich dann anfangen? So, dann haben wir das. Ich musste, es ist in 20 Jahren das einzige Jahr, wo ich Mitarbeiter ausstellen musste. Wir waren dort 60 Mitarbeiter und ich musste 10 Leute entlassen. Und das war auch das erste Mal, wirklich Kündigungen auszusprechen. Das war hart für mich. Also, und ich habe eben angesichts dessen, dass uns hier nicht finanziell die Luft ausgeht, musste den Schritt machen. Also der Schnitt hat wehgetan, aber ich habe ihn dann gemacht. So, das Tolle war halt dann, da hat sich quasi der Nebel dann wieder gelichtet, weil dann die Aktivität wieder, neue Kunden zu suchen, es hat sehr schnell gegriffen, eben weil wir schon sehr gut unterwegs waren, weil wir sehr gut. Trotzdem gerne nochmal dabei im Moment bleiben, weil das ja eine Situation ist, die einem doch auch öfter begegnet oder einem begegnen kann als Gründer. Und ich fand das sehr interessant, dass Sie sagen, die objektive Situation war zwar ziemlich schwierig, aber nicht katastrophal. Auf keinen Fall. Aber im Kopf entstanden plötzlich Bilder von einer Katastrophe und so ein Worst-Case-Szenario. Ja. Und Sie hatten zu tun, sich von Ihren eigenen sozusagen Panik- oder Krisenbildern zu lösen, weil die ja nun nicht sehr hilfreich sind, die lähmen ja. Das haben Sie sehr schön beschrieben. Ja. Dass es zwischen der Verarbeitung und der objektiven Situation eine Differenz gibt und man eigentlich gucken muss, dass man sich da sozusagen irgendwie stabilisiert. Ja, das ist so. Mental. Also das läuft so ab, die Fantasie, wenn man Fantasie hat, dann kann man die Fantasie auch ins Negative entwickeln, bis man sich dabei ertappt, wo geht denn das da hin? Also das war der Prozess. Vielleicht war ja das Stichwort heute mal schon, erkenne dich selbst, also was passiert denn dabei mit dir jetzt? Sie sagen hinterher, es war eine interessante Erfahrung. Es war eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung, ganz wertvoll, also eben wie Rückwärtsgang fahren einmal. Einfach zu wissen, da gibt es einen Rückwärtsgang und immer aufpassen, wann braucht man den? Wann braucht man den und kann ich dann damit umgehen? Es gibt die Stabilität. Und der Winston Churchill hat gesagt, if you go through hell, keep going. Ja. Keep going. Ja. Und dann schnell vorher abbiegen. Ja, dann vorher schnell abbiegen. Ja, dann hat es sich wieder gefangen und jetzt ist es ein großes, schönes Unternehmen. Ja, dort in den ersten 10 Jahren, also von 0 auf 60 Mitarbeitern, wir haben schon 94, das war dann auch vor der kurz vorher, vor der Krise, in der Slowakei Unternehmen gegründet, wo heute auch 80 Mitarbeiter sind, und hier in Neuhausen haben es heute 140 Mitarbeiter. Also das ist die Entwicklung in 20 Jahren. Das war nur ein Zwischenbeifall, noch nicht fertig. Sie sagen selber in Ihrem Text, dass Sie natürlich gerne außerhalb des Unternehmens sind. Also dieses, was ich nenne, am Unternehmen arbeiten, ist Ihnen sehr wichtig. Wobei es ja witzigerweise bei Ihnen extrem so angefangen hat. Sie waren gleich am Anfang gar nicht in Ihrem Unternehmen, sondern waren voll woanders beschäftigt als führender Manager. Das war ja nicht irgendein Angestelltenjob, wo man so die Zeit totschläft, sondern Sie waren ja mitten in der Verantwortung in der anderen Firma und haben nebenbei Ihre kleine Firma aufgebaut. Dann ist das sehr schön geworden. Und jetzt sagen Sie, das Stichwort Weiße Haus. Sie haben eine, so habe ich es verstanden, eine Privatwohnung außerhalb, aber das ist auch gleichzeitig so das Hauptquartier für die Ideen und die, da machen Sie viel. Sie machen selber Musik. Hören wir uns mal in der Pause an. Trompeter, und Sie holen sich Künstler und machen Theater und alles Mögliche. Das ist ja ungewöhnlich für einen Unternehmer, in Ihrem Privathaus, und da holen Sie so Ihre Ideen und Ihre Energie, kann man so sagen? Ja, also es ist nicht unser Wohnhaus. Das Wohnhaus ist nochmals 5 Häuser weiter. Also es ist in der Nachbarschaft eine ehemalige Kleiderfabrik, Nähbetrieb, der ist sehr lange leer gestanden, und ich muss da jeden Tag natürlich vorbeifahren, und ich habe das über Jahre gesehen, dass das leer steht. Und noch ein paar Mal nachfragen, wo denn jetzt der Preis ist, kam irgendwann der Punkt, also jetzt könnte es mich interessieren. Ich wusste aber nicht, was ich da draus mache. Das war damals nicht überhaupt noch nicht greifbar. Ja. Aber eben, das Haus war nicht zu verkaufen. Und dann kam es irgendwie nochmal zufällig zu dem Gespräch, und ich habe dann gesagt, das kaufe ich dann. So, und dann haben wir während den Renovierungsarbeiten haben wir eigentlich parallel die Idee entwickelt, was man da in dem Haus alles machen kann. Wir haben das sehr multifunktionell hergerichtet. Wir können dort Schulungen machen, die eigenen Schulungen. Wir vermieten es an die IHK. Wir machen kulturelle Veranstaltungen drinnen. Also ist es so ein multifunktionales Haus. Also wir nennen es ja Edutainment Center, aus diesen Begriffen Education und Entertainment. So um das Leben zu bereichern. Um unser Leben, Silvias und mein Leben und auch für die Kinder einfach auch wieder, das ist ja eine Spielwiese auch. Ist es einfach Freizeitbeschäftigung, oder so habe ich es verstanden, Sie kriegen auch ein bisschen Ihre Ideen daraus? Ja, danke nochmal für das Ding, weil es war heute schon ein paar Mal angesprochen mit der Trennung. Ja. Und ich trenne überhaupt nicht mehr. Und ich habe eigentlich nie wirklich getrennt. Aber mir ist es dann immer bewusster worden. Und ich will überhaupt doch nicht das auseinanderhalten. Das ist das und das ist das. Es ist mein Leben. Nichts anderes. Es ist mein Leben. Und das gestalte jeden Tag so, wie ich das gerne hätte. Doch, das ist mein ganz großes Ziel. Ich will mein Leben selbst gestalten. Und dann mag es ja für den einen oder anderen so verrückt kommen, was macht er denn jetzt wieder? Ja, es ist aber, ich bin ja niemandem außen der Rechenschaft schuldig. Also, ich kann da machen, kann es gestalten, wie ich es gerne hätte. Und so, in dem Haus dann halt dieses bunte, eben um gerade bewusst diese Grenzen einmal deutlich zu machen, dass man es aufbrechen kann, dass man es so machen kann. Da steckt dann schon ein bisschen so, ja, zu zeigen, Leute, es geht so, es geht, das leidet nicht. Schauen Sie, dieses Haus betreiben wir jetzt vor 3 Jahren gekauft, Jahr Sanierung, jetzt haben wir im 2. Jahr. Und dieses Jahr ist aber auch das beste Jahr der Unternehmensgeschichte. Also das hat nicht irgendwas gelitten, weil ich eine CD gemacht habe, weil ich mit dem Karl das Buch, mit dem Buch ein bisschen mitgewirkt habe. Und es hat nichts gelitten darunter. Also das Interessante ist doch, in dem Haus beschäftigen Sie sich nicht mit Buchführung und Rechnungswesen, sondern beschäftigen sich mit Künstlern, machen auch selber was. Ja. in der Richtung. Und das offenbar regt sie an, also zu unserer Diskussion. Die Ziele kommen, oder ihre Vorstellungen schöpfen sie auch ein bisschen aus diesem Künstlerischen und nicht aus der Beschäftigung mit der BWL. Dieser Satz ist von einem wirklichen Künstler, ist von Picasso, der ist nicht von mir. Die Ziele kommen zu mir. Ich habe keine Ziele, die Ziele kommen zu mir, ist von Picasso. Er hat das gesagt und ich habe es immer so empfunden, weil ich habe dann das aufgegriffen, was dann so anstand. Das mit Buchführung, Buchhaltung, Betriebswirtschaft, das kann man ja ganz einfach so sehen, wie viele, viele andere Dienstleistungen auch. Sie verstehen doch auch nichts von Elektrizität und trotzdem haben Sie ein funktionierendes Gebäude. Wir haben so viele Dinge heute, wo wir selber das nicht verstehen. Ich verstehe halt auch nicht mehr die Details von meinen modernen Maschinen oder irgendwo von ganzen Internetgeschichten und EDV-Geschichten. Das verstehen wir doch nicht mehr wirklich. Warum sollte man nicht auch dort dieses ganze Thema, was mit Betriebswirtschaft zu tun hat, auch an jemanden zu übergeben? Also mein Steuerberater war eben da, der langjährige Begleiter, wo man sicher mal Fachgespräche, also war genauso wie wenn man ein neues Netzwerk aufbaut, dann redet man und tauscht sich auch mit dem EDV-Mann, ja, was brauchst du und wie viel und wie schaut denn das aus und so. Also machen wir das dort auch mit dem Steuerberater, das habe ich jahrelang so gemacht und bin auch in der glücklichen Umstand, ist noch, dass er mein bester Freund Diplomkaufmann ist, mit dem man auch immer wieder mal solche Themen besprochen hat, aber mehr hat es nicht gebraucht. Ja. Ein schönes Beispiel für diese Arbeitsteilung. Die Arbeitsteilung, ich sehe das so als ganz normale andere Geschichte. Da gibt es so viele in dem Betrieb, das man nicht mehr beherrschen und wo man im Detail wissen, wie funktioniert denn das. Ja. Und da brauchst du halt auch das Vertrauen in den Elektriker, haben sie auch das Vertrauen, dass er da das alles richtig macht. Ja. Und so kann man in einen Also dieses Bild, dass der Unternehmer alles wissen muss, dass vor allem in den Sachen BWL da firm sein muss und sich da überall einarbeiten muss, das ist eine überholte Vorstellung. Ja, der Unternehmer sollte ein Gespür haben, wo die guten Leute sitzen. Das sollte er haben, ein Gespür. Oder dann halt die Entscheidungen wieder treffen, dort etwas zu wechseln, wenn es denn nicht passt. Das sollte der Unternehmer rausfinden, wo er also mit guten Leuten zusammenarbeitet. Auf jedem Gebiet, auf den vier so Unternehmen. Wenn Sie sagen, die Ziele kommen zu Ihnen, das ist ja ein spannender Satz. Also ich bin ja selber Ökonomie studiert, also da gibt es ein strategisches Management, da geht es nur um Ziele. Also da müssen Sie die Ziele setzen und die Unterziele setzen und gibt es dann noch alle möglichen zusätzlichen Techniken. Aber die Grundfigur ist immer, dass Sie als Unternehmer pausenlos Ziele setzen müssen. Sie sagen, auch noch ein Bild von einem Künstler, nicht aus der BWL, der Künstler sagt, die Ziele kommen zu mir. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kommen die Ziele zu Ihnen? Fliegen die oder wie geht das ganz konkret? Also es geht eben wahrscheinlich so und es geht so. Also da gilt eben auch wieder der Satz, den ich von Karl so gerne zitiere, das sowohl als auch. Man kann den Weg gehen und kann man den. Es gibt es nicht richtig oder falsch. Aber man kann Ihr Weg kommt überhaupt Weg nicht vor. Also das ist schön, dass wir da den Weg sehen, der in der Literatur. Also der Literatur, ehrlich gesagt, ich habe das auch noch nie gehört. Weder von Picasso noch sonst. In der BWL kommt das auch nicht zu, dass Ihnen die Ziele zufliegen. Habe ich noch nie gehört. Schauen Sie, wie schaut es in der Praxis aus? Man hat einen Kunden und hat einmal die Erstaufträge, aber dann besucht man sich gegenseitig, wie es so üblich ist. Ja, und dann spricht man über Themen und schon ist es da. Und in dem Moment müssen Sie halt dann zuschlagen. Wenn Sie das jetzt bei unserem Geschäft sehen, aha, der hat ja noch x Teile, die er brauchen kann. Also in dem Moment muss ich halt dann aktiv werden. Ich muss sagen, wäre das nicht auch für uns was wir liefern könnten? Ja, bieten Sie mal an oder so. Das meine ich auch mit, die Ziele kommen zu mir. Ich muss ja nur wach durch die Welt gehen und schauen, mit wachen Augen, was gibt es denn alles links und rechts? Also so die Gelegenheiten. Die Gelegenheiten auch. Es bieten sich Gelegenheiten und das werden dann Ziele, die zu bearbeiten. Ja. Ja, wunderbar. Also Sie sind ein untypischer Unternehmer, aber ein liebenswürdiger und eigentlich eine sehr schöne Geschichte, dass man wirklich es mit seinem eigenen Leben, mit seiner Herkunft, mit seinen Erfahrungen gut vereinbaren kann. Und dass man, wenn es mal eine wirkliche Krise gibt, versuchen muss, sich selber da auch mental zu stabilisieren, um da wieder rauszukommen. Ja. Also ich glaube nicht, dass das so, dass ich da so alleine, ich glaube, dass viele im mittelständischen Bereich so ähnlich arbeiten. Es wird nicht mit der Gelegenheit, dass man mit dem Karl Gamper da jetzt zusammenarbeiten konnten, wurde halt das nochmal besser rausgestellt. Ja. Ich behaupte sogar mal, dass da gibt's, wir könnten viele, viele andere finden draußen, die auch in dem Buch vertreten sein können. Es ist halt nicht dieser Werdegang, wenn man sagt, mit einem Hochschulstudium abgeht, Diplomkaufmann wird vielleicht nicht so rangehen. Also dort muss dann anders sein. Aber sonst im mittelständischen Bereich glaube ich, dass es viele, viele ähnliche Beispiele gibt. Wunderbar. Ich bedanke mich, dass Dankeschön. Sie zu uns gekommen sind. Ganz herzlichen Dank. Ich habe noch was dabei für Sie, teile ich dann, wenn ich es darf, aus. Gerne. Wir machen jetzt eine Pause. Das ist so die Gelegenheit, ein bisschen informell miteinander.